Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus den Sprüchen. Die Sprüche, Kapitel 3, Vers 5 bis 8. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Bilde dir nichts auf deine Weisheit ein, sondern fürchte den Herrn und meide das Böse. Das macht dein Leben gesund und du bekommst neue Kraft. Gott segne dieses Wort. Praktische Hilfe. Hier aus dem Buch Alten Testament, die Sprüche, im dritten Kapitel, lernen wir mehr, kriegen wir direkte und praktische Hilfe von unserem Herrgott, der hier uns aufzeigt, worauf es auch ankommt und was passiert, wenn wir Gott vertrauen und eben dann den Segen der Gottesfurcht und der Weisheit, also Gottes Weisheit, wahrnehmen und Gott folgen. Und wenn wir mal gucken, hier in diesen Versen, in diesem Abschnitt hier, sehen wir eben, dass es darauf ankommt, von ganzem Herzen, also mit Leib und Seele, auf den Herrn zu vertrauen und uns nicht auf unseren eigenen Verstand zu verlassen. Das heißt nun nicht, dass wir gesunden Menschenverstand nicht walten lassen. Das hat damit nichts zu tun. Es geht darum, dass wir uns unterordnen und wir, die wir zu Jesus Christus kommen als reuige Sünder, in und durch unsere persönliche Beziehung zu ihm, mit ihm wachsen, in und durch Jesus Christus, dass wir dann uns auf seine Hilfe verlassen. Also es ist eine Herzensangelegenheit. Und Verstand heißt hier unseren eigenen Intellekt. Ja, also, dass wir uns auf unsere eigene Kraft verlassen, unseren eigenen Intellekt. Also, dass wir irgendwie intelligent denken, wir sind intelligent. Und all das tun außerhalb und ohne Jesus Christus. Darauf kommt es an. Das wollen wir nicht tun. Ja? Denn das ist letztendlich eine Form, das ist Stolz. Und es macht Sinn, wenn wir Jesus Christus, wenn wir all das, was hier Gott uns verspricht, in Gottes Wort im Alten Testament, wahrnehmen wollen und in Christus wachsen wollen, müssen wir ihm helfen, fragen, dass er uns hilft, bescheiden zu werden und bescheiden zu sein. Und das können wir in eigener Kraft nicht tun. Das kann nur unser Jesus Christus tun, wir, die wir in unserer persönlichen Beziehung mit ihm wachsen und er uns dann durch den Heiligen Geist in unsere Herzen spricht und unsere Herzen weicher macht. Also weich im Sinne von, dass wir Stolz ablegen, und dass wir uns nicht selber verlassen, sondern ihn schalten und walten lassen. Und er hilft uns dann. Er bietet praktische Hilfe an in unseren Herzen. Es macht uns Mut, denn er wird uns immer den richtigen Weg zeigen. Und das ist wirklich so. Wenn wir bestimmte Schwierigkeiten, Sorgen, Kummer, Probleme haben, dann hat er Jesus ja einen ganz anderen Überblick, ja, als Schöpfer des Universums und als unser Herrgott und der uns Menschen geschaffen hat und alles andere auch, einen ganz anderen Überblick über die Dinge und auch Zeiträume. Und darauf kommt es an. Manchmal wollen wir selber in eigener Kraft voranschreiten und denken, ja, oh, der Zeitrahmen ist jetzt richtig oder oh, ich kann jetzt nicht mehr warten und Nein. Also das ist dann eben, dann versuchen wir etwas in unserer eigenen Stärke und eigener Kraft zu tun und wir sind dann eben nicht bescheiden und wir müssen oft auf Gott warten und das ist nicht einfach, weil alles, ja, wir wollen es jetzt und sofort haben und Gott funktioniert nicht. In der Bibel ist zum Beispiel das Warten, also längere Zeiträume, auch oft Jahre. Das ist wichtig, dass wir verstehen, dass dieses Prinzip des Wartens, wie lange das sein mag, manchmal auch im Menschenleben. Ja? Manchmal, wenn ihr mal in den Hebräerbrief geht, im Neuen Testament, Hebräerbrief Kapitel 11, manchmal hoffen wir auf etwas, aber es kommt, es ist nicht Gottes Wille, dass wir das in diesem Leben erfahren. Also das ist die biblische Wahrheit. Ja, es ist nicht so, dass wenn wir zu Christus kommen, dass auf einmal sofort alles wunderbar ist und wir dann sofort alles bekommen, was wir haben wollen. Das ist falsch. Das ist nicht, was die Bibel uns lehrt. Ganz im Gegenteil. Warten ist oftmals wichtig. Und das ist eben auch hier so dargestellt, dass wir eben uns auf Christus und seinen Zeitraum verlassen und wie auch immer das sein mag. Aber er tut immer etwas in und durch uns, in unsere Herzen und macht uns Mut. Und deshalb macht es Sinn eben auch wie hier in den Sprüchen, dass wir uns abwenden vom Bösen. Ja? Wir meiden das Böse, das ist sehr, sehr wichtig. Auch nur, auch wieder mit Christus Hilfe, in eigener Kraft können wir das auch nicht tun. Und das macht unser Leben gesund und wir bekommen neue Kraft. Und das heißt nun jetzt auch nicht, je nachdem, dass wir auf einmal, je nachdem, wenn wir irgendwie nun krank sind oder auch für längere Zeit, das kann auch Jahre sein, wir beten natürlich, wir hoffen, dass Christus uns heilt, zeitlebens. Ja, das ist klar, dafür beten wir und das erwarten wir. Aber manchmal ist es so, dass Christus das nicht tut, denn er hat, wie gesagt, einen ganz anderen Rahmen, Zeitrahmen und auch Überblick. Aber darauf kommt es gar nicht an. Ja? Also natürlich beten wir, dass wir gesund werden oder dass andere Menschen wieder gesunden. Aber manchmal hat er, wie gesagt, einen ganz anderen Plan. Und eine Sache, warum das so ist, ist immer, dass er möchte, dass wir in unserer persönlichen Beziehung zu ihm wachsen. Ja, dass wir uns ihm unterordnen, unserem Jesus Christus, und er diese persönliche Beziehung stärkt und stärken kann. Denn wir gehen diese Beziehung ja mit ihm ja jetzt schon ein, hier, wo wir also zu Lebenszeiten und dann bis in alle Ewigkeit. Also macht es nur Sinn, dass wir uns ihm jetzt schon unterordnen. Aber wir bekommen neue Kraft und das ist etwas, was, was unser Seelenheil, ja, unsere Seele erfährt dann eine Art, ja, wie soll man das beschreiben, einen Frieden, wie gesagt, den man nicht durch materielle Dinge bekommen kann oder Sachen, die man sich wünscht. Das ist dann der Heilige Geist, der in und durch uns wirkt, in unsere Herzen, uns reinigt, ja, vom Bösen, von Bösartigkeit und von der Sünde. Ja, das ist ein lebenslanger Prozess. Also wichtig, dass ihr das versteht und geht immer in die Bibel rein und das ist Gottes lebendiges Wort und so können wir in unserer persönlichen Beziehung wachsen und all diese praktische Hilfe wahrnehmen. Die ganze Bibel, alle Menschen, das sind jedes Beispiel, echte Menschen, echte Situationen, Lebenssituationen und wie Gott dann in und durch die Herzen der Menschen gewirkt hat. Ja? Ob nun Menschen ihm abgewandt sind, das hoffen wir, dass wir das nicht sind, ja? Aber wir, die ihm zugewandt sind, die wir Christus zugewandt sind, können dann aus all diesen Erfahrungen und diesen Beispielen lernen. Und vor allem das, was unser Herr Jesus Christus uns dann lehrt. Und wie gesagt, ich gehe in die Bergpredigt rein, das ist das praktische Hilfe. Matthäus Kapitel 5 und Matthäus 6, Matthäus Kapitel 6 und überhaupt alles, was Jesus Christus uns lehrt. Da ist sehr, sehr viel praktische Hilfe. Und das können wir auch nur wahrnehmen in und durch unser tagtägliches Lesen in der Bibel. Nur so können wir in unserer Beziehung mit Christus wachsen. Also nehmt euch das zu Herzen. Wir haben hier den Segen, ja, der durch Gottesfurcht und Weisheit aus den Sprüchen. Und geht mal rein, lest mal durch das ganze Kapitel 3. Da ist sehr, sehr viel praktische Hilfe. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dich hier für die Sprüche, der drittes Kapitel, dass wir in dir vertrauen und uns praktische Hilfe bietest, von ganzem Herzen dir zu vertrauen. Und das heißt eben mit Leib, Seele, Herz, Leib, Seele, mit unserem ganzen Wesen, dass wir dir vertrauen und in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen und du uns hilfst, durch schwierige Situationen, den richtigen Weg uns aufzuzeigen. Und das geht auch nur, wenn wir zuhören, wenn wir in deinem Wort sind, wenn wir täglich im Gebet sind mit dir und du hilfst uns dann. Und ja, Gottesfurcht ist dann auf jeden Fall das Allerwichtigste. Also Gottesfurcht, dass wir Ehrfurcht haben vor dir, aber auch, dass wir verstehen, dass du für uns bist und nie gegen uns, dass du das Beste möchtest für uns, wir dir, Christus, folgen. Und dass du uns immer hilfst in den verschiedensten Situationen, auch wenn wir manchmal warten müssen, Herr Jesus. Da ganz besonders, hilf uns, Herr Jesus, dass wir warten und nicht außerhalb deines Willens und Zeitrahmens in eigener Kraft versuchen, Dinge zu wenden oder zu manipulieren. Wir danken dir, Herr Jesus, für deine praktische Hilfe, für dein Wort und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.